Hallo, Walt. Ich bin nicht Ihr Freund. Wie kommen Sie dazu, mich andauernd Walt zu nennen? Entschuldigung, Mr. Kowalski. Was wollen Sie mir denn heute andrehen, Padre? Wir müssen uns unterhalten, Mr. Kowalski. Tja, in diesem Leben nicht mehr, Söhnchen. Mit Walt Kowalski ist nicht gut Kirschen essen. Diese Erfahrung macht nicht nur der Priester, der nach dem Tod von Walts Frau immer wieder das Gespräch mit dem eigensinnigen Rentner sucht. Die Welt da draußen, wie sie sich ihm auf seine alten Tage präsentiert, ist Walt fremd geworden. Sein ganzes Leben hat der Veteran aus dem Koreakrieg in einer Autofabrik gearbeitet. Deren Niedergang ist auch an seinem Viertel nicht spurlos vorübergegangen. Fast alle seine Freunde sind entweder weggezogen oder gestorben, wie sein alter Ford Gran Torino, Baujahr 1972, den Walt wie seinen Augapfel hütet, ist auch er ein Relikt der einstigen Mittelklasse Amerikas. Sie beide stehen für verloren gegangene Werte und bessere Zeiten. Als der asiatische Nachbarsjunge von den Mitgliedern einer Bande dazu gezwungen wird, Walts Oldtimer zu stehlen, ist es mit der selbstgewählten Isolation für den Witwer vorbei. Walt verhindert nicht nur den Diebstahl, er stellt sich auch gegen die Gang. Seine Zivilcourage macht ihn im Viertel zu einem Helden. Was ist denn los? Tao will Wiedergutmachung leisten. Er möchte für Sie arbeiten. Er wird bestimmt nicht für mich arbeiten. Wieso habe ich mich plötzlich hier zu rechtfertigen? Er hat versucht, mein Auto zu klauen. Auf einmal bin ich der Buhmann in der Sache. Widerwillig nimmt Walt die Entschuldigung an und lässt den Jungen bei sich arbeiten. Dabei lernt er seine Nachbarn mit anderen Augen zu sehen und beweist, dass es selbst für einen Sturkopf nie zu spät ist, umzudenken. Gran Torino ist die Quintessenz von Clint Eastwoods Lebenswerk als Schauspieler und Filmemacher. Wieder einmal verkörpert er einen Einzelgänger, der Rückgrat beweist und sich zur Wehr setzt. Sein Walt Kowalski erinnert an einen Westernhelden, der einen einsamen Kampf führt. Gran Torino ist eine Zustandsbeschreibung der amerikanischen Gesellschaft, für die Eastwood anscheinend wenig Hoffnung hat. Lautstark beklagt er den Werteverfall und hat damit bei seinen Landsleuten Gehör gefunden. Eastwoods 29. Regiearbeit ist die erfolgreichste seiner ganzen Karriere. Für den Schauspieler Eastwood dürfte der Film gleichzeitig auch seinen Abschied von der Leinwand bedeuten. Es ist zweifellos ein großer, würdevoller Abgang. Gran Torino von Clint Eastwood, empfehlenswert. Watchmen. Einer von uns ist heute gestorben. Er hat für die Regierung gearbeitet, wie ich höre. Vielleicht ein politisch motivierter Mord. Oder jemand hat es auf Helden in Kostümen abgesehen. Könnte allein die Länge eines Films Auskunft über seine Komplexität geben, so müsste Watchmen, die Wächter, extrem gehaltvoll sein. In 163 Minuten wird hier der gleichnamige Comicroman von Alan Moore in bewegten Bildern nacherzählt. Das sind 11 Minuten mehr, als das letzte Batman-Abenteuer The Dark Knight benötigt hat, die wohl bislang beste Verfilmung eines Comics. Zugegeben, Watchmen ist nicht nur die Geschichte von Superhelden, die gegen einen Schurken antreten. Eingebunden ist das Fantasy-Abenteuer in einer realen Welt, deren Parameter verändert wurden. So haben die USA mit Hilfe des Übermenschen Dr. Manhattan, einem der Superhelden, den Vietnamkrieg gewonnen. Mitte der 80er Jahre, während Nixons dritter Amtszeit, steht die Nation an der Schwelle eines Nuklearkriegs mit der Sowjetunion. Wenn die Russen ihre Raketen losschicken, schafft John es wirklich, sie abzufangen? Sagen wir, es gelingt ihm zu 99%. Dann kommt 1% durch. Genug, um alles Leben auf der Erde auszulöschen. Selbst Dr. Manhattan kann nicht überall zugleich sein. Sorgen aber bereitet den Watchmen nicht nur die drohende nukleare Katastrophe. Sie müssen auch entdecken, dass ein Geheimplan zur Liquidierung der Superheldentruppe existiert. Auch in 163 Minuten schafft es der Film nicht, der verschachtelten Struktur der Vorlage, den vielen Figuren sowie dem politischen Subtext gerecht zu werden. Wenig überzeugend ist auch der Versuch, wie die Superhelden im Stil der Philip Marlowe-Romane versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Auf Dauer ist das genauso ermüdend wie die Filme Spielereien, mit denen Regisseur Zack Snyder sein Publikum bei der Stange halten will. Watchmen, die Wächter von Zack Snyder, enttäuschend. Wenn Hollywood auf den Hund kommt, gehört das zum Kalkül. Denn mit dem treuesten Begleiter des Menschen sind gute Geschäfte zu machen. Spielen Frauchen und Herrchen in solchen Filmen meist nur eine Statistenrolle, hätte der neueste Hundestreifen Marley und ich die Chance gehabt, eine Ausnahme von der Regel zu sein. Wenn du ein Kind hast, bist du ein Vater, dann bist du nicht mehr du selbst. Wenn du einen Hund hast, Dann bist du ein Herrchen. Du bist immer noch ein Kerl. Hab immer noch ein Leben. Ganz genau. Und einen Hund. Der Kauf eines Labradors als vorläufiger Kinderersatz steht am Beginn der Geschichte eines frisch gebackenen Ehepaars, das von Jennifer Aniston und Owen Wilson gespielt wird. Die Jahre ziehen ins Land, scheinbare Probleme kommen und gehen wie von selbst. Und immer wieder sorgt Rüde Marley für Trubel in einem oberflächlichen, aber durchaus kurzweiligen Filmspaß. Marley und ich von David Frankel. Akzeptabel.